Das Rattengift steht bereit. Seit gestern kommt sie alle paar Stunden her, um mich zu sprechen. Oh, dieses falsche Aas! Wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung weiden. Oh, Wald! Oh, Menschen! Wie seid ihr schlecht? Diese Dame kennt mich noch nicht. Meinen Gin wird sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihrem Mäcki lustig sein kann. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt, sie stirbt, sie stirbt. Ja, diese Person soll den Rahm abschöpfen. Wenn ich dieses Mensch vergifte, dann kann die Welt aufatmen. Missetat vermeiden kann. Zuerst bis ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die ihr euren wachst und unsere Bravheit liebt, das eine Missetat ein für alle Mal. Wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch? In dem er ständig die Menschen peinigt, aussieht, anfängt, abwirft und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vermessen kann, dass er ein Mensch Die Rücke hin.